بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Sort, beim Koran, voll der Ermahnung. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, befinden sich in falschem Stolz und in Widerstreit. Wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Sie riefen, doch da war keine Zeit mehr zum Entrinnen. Sie wundern sich darüber, dass zu ihnen ein Überbringer von Warnungen von ihnen gekommen ist. Die Ungläubigen sagen, dies ist ein verlogener Zauberer. Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? Das ist für wahr etwas sehr Verwunderliches. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب Und so ging die führende Schar unter ihnen fort. Geht hin und haltet an euren Göttern beharrlich fest. Das ist fürwahr etwas, was zu eurem Nachteil gewollt wird. Wir haben hiervon nicht in dem vorherigen Glaubensbekenntnis gehört. Dies ist nur eine Erfindung. Soll die Ermahnung ausgerechnet auf ihn aus unserer Mitte herabgesandt worden sein? Nein, vielmehr sind sie über meine Ermahnung im Zweifel. Nein, vielmehr haben sie noch nicht meine Strafe gekostet. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab, am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma baynahuma falyartaqu fil asbab. Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern der Barmherzigkeit deines Herrn, des Allmächtigen, des unablässig Schenkenden? Oder gehört etwa ihnen die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist? So sollen sie doch an Seilen emporsteigen. Manch eine Herrscher von den Gruppierungen wird da geschlagen stehen. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب Der Lüge bezichtigten ihre Gesandten schon vor ihnen das Volk Noahs, die Ard und Pharao, der Besitzer der Pfähle, und die Thamud und das Volk Lots und die Bewohner des Dickichts. Das sind die Gruppierungen. Alle ausnahmslos bezichtigten die Gesandten der Lüge. So wurde meine Bestrafung unvermeidlich fällig. Diese erwarten wohl nur einen einzigen Schrei, der keine Unterbrechung hat. Und sie sagen, unser Herr, gib uns schnell unser Buch noch vor dem Tag der Abrechnung. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Ertrage standhaft, was sie sagen, und gedenke unseres Dieners David, des Kraftvollen. Gewiss, er war immer wieder umkehrbereit. Wir machten ja die Berge dienstbar, dass sie mit ihm zusammen abends und bei Sonnenaufgang Allah preisen. Und auch die in Scharen versammelten,